Erster Mann soll uns als Diener von Christus sehen. Wir sind Verwalter von Gottes Geheimnissen. Zweiter Mann erwartet von Verwaltern, dass sie treu sind. Dritter, es ist mir nicht wichtig, ob ihr mich beurteilt. Auch ein menschliches Gericht ist nicht wichtig. Ich beurteile mich nicht einmal selbst, Rasse 4. Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Aber das macht mich nicht gerecht. Der Herr beurteilt mich. Fünfter urteilt also nicht vor der Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird Verstecktes ans Licht bringen. Er wird zeigen, was die Menschen denken. Dann wird Gott jeden loben. Sechster Brüder, ich habe dies über mich und Apollos gesagt. Ihr sollt von uns lernen. Geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Dann wird keiner stolz sein. Keiner soll für den einen und gegen den anderen sein. Siebter, wer gibt dir einen Vorteil? Was hast du, das du nicht bekommen hast? Wenn du es bekommen hast, warum prahlst du dann? Es ist, als hättest du es nicht bekommen. Achter, seid ihr schon satt? Seid ihr schon reich? Habt ihr ohne uns Macht bekommen? Ich wünschte, ihr hättet Macht. Dann könnten wir auch mit euch herrschen. Neunter, ich denke, Gott hat uns Apostel zuletzt gezeigt. Es ist, als wären wir zum Sterben bestimmt. Wir sind ein Schauspiel für die Welt, für Engel und Menschen. Zehnter, wir sind dumm wegen Christus. Ihr seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr seid stark. Ihr habt Ehre, wir haben Schande. Elfter, bis jetzt hungern und dürsten wir. Wir haben keine Kleidung und bekommen Schläge. Wir haben kein Zuhause. Zwölfter, wir arbeiten hart mit unseren Händen. Man beleidigt uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir halten es aus. Dreizehnter, man redet schlecht über uns, aber wir trösten. Wir sind wie Müll auf der Welt. Wir sind wie der Abfall von allen. Vierzehnter, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen. Ich will euch ermahnen, denn ihr seid meine geliebten Kinder. Fünfzehnter, ihr habt vielleicht viele Lehrer in Christus. Aber ihr habt nicht viele Väter. Ich habe euch durch das Evangelium in Christus Jesus zu Kindern gemacht. Sechzehnter, darum bitte ich euch, folgt meinem Beispiel. Siebzehnter, darum habe ich Timotheus zu euch geschickt. Er ist mein geliebtes und treues Kind im Herrn. Er wird euch an meine Regeln in Christus erinnern. Ich lehre diese Regeln überall in jeder Gemeinde. Achtzehnter, einige sind stolz geworden, weil ich nicht zu euch komme. Neunzehnter, aber ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr es will. Ich werde nicht fragen, was die Stolzen sagen. Ich werde sehen, welche Kraft sie haben. Zwanzigstens, Gottes Reich ist nicht nur in Worten. Es ist in Kraft. 21. Was wollt ihr? Soll ich mit einem Stock zu euch kommen? Oder soll ich mit Liebe und Freundlichkeit kommen?